1968, keine Erziehung fürs 19. Jahrhundert, Reform der Lehrpläne. Demokratie fängt in der Schule an, nie wieder Speichel lecken. Schüler und Schülerinnen demonstrieren gegen das Schulunterrichtsgesetz der ÖVP-Alleinregierung.